Dangen sind eine Band aus Schweden um den Musiker, Kopf und Frontman Gustav Estes, haben auch schon wirklich viele Platten veröffentlicht. Alas Sack heißt das neueste Album dieses psychedelischen Bandkollektivs und Alas Sack auch der Titelsong, den wir dort gerade eben hörten von Dangen. Ihr hört den Sunday Service, ich habe noch Musik für euch von Kurt Weill, dann ist Nicole Willis mit von der Partie, es gibt Souliges von Jono McCleary, Julia Holter ist mit dabei, dann eine Band namens Shopping, die ganz großartigen Indie-Pop macht. Und hier kommen New Order. Inch by inch, for every kiss. Das war dann New Order mit in ihrem Song Singularity und die Stimme von Bernard Summer auch immer gut rauszuhören bei dieser Band. New Order wurden gegründet 1980, damals nach dem Ende von Joy Division, nachdem Ian Curtis starb, der Sänger der Band. Die Reste haben sich als New Order zusammengetan und viele tolle, großartige Singles und großartige Alben veröffentlicht. Das neueste Werk dürfte ihre 9. oder 10. Platte sein, Music Complete. Und eigentlich gab es schon mal so ein kleines Aus bei New Order. 2007 stieg Peter Hook, der Bassist, aus bei der Band. Er ist immer noch nicht wieder mit dabei. Es gibt jemanden als Ersatz, ansonsten die Band komplett zusammen wie vorher. Einige der Songs, wie gerade eben gehört, wurde von Tom Rowlands von den Chemical Brothers produziert, der der Band mal so ein bisschen Elektronik mit ins Studio reingebaut hat sozusagen. Hier nochmal New Order vom Album Music Complete, der Song Plastic. these days, one of these days, right when you want me, baby, I will be gone. 'Cause you're like plastic, you're artificial, you don't mean nothing, baby, so superficial. Alles so künstlich, alles so superficial hier. Das waren New Order mit ihrem Song Plastic. Ja, das neue Album Music Complete von New Order braucht ehrlich gesagt kein Mensch. Die Songs darauf sind nicht besonders gut. Da gab es bessere Alben mit besseren Songs, die die Band gemacht hat. Klar, für die Hardcore New Order Fans ist diese Platte natürlich ein Segen. Für alle anderen kann ich nur sagen, hört euch lieber die älteren Sachen an. Vor allem die ganz frühen. Da klang New Order noch innovativ und spannend und aufregend. Ihr hört den Sunday Service. Hier geht's weiter mit Shono McCleary. You say the working class is dead, we're all consumers now. They say that we have moved ahead, we're all just people now. There's people doing frightfully well, there's others on the shelf, shelf, shelf. But never mind the second kind, is this the age of self, self, self, self? To me, if we forget our roots and where we stand, the rumor will disintegrate like castles built of sand. You say we need new images to help our movement grow. You say that life is broader based as if we didn't know. There's people doing frightfully well, there's others on the shelf, shelf, shelf. But never mind the second kind, is this the age of self, self, self, self? Seems to me if we forget our roots or where we stand, the movement will disintegrate like castles built on sand. Like castles built on sand. Was für eine großartige Stimme dieser Mensch hat. Shono McCleary hörten wir, ein britischer Singer-Songwriter, der jetzt gerade eben mit Pagodes sein drittes Album veröffentlicht. Das erste damals hat er noch selbst rausgebracht, finanziert über, ich glaube, so eine Crowdfunding-Geschichte. Und ja, das neue inzwischen, zwischendurch hat er bei diversen Bands mit ausgeholfen als Sänger. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie elektronisch war, hat er seine Stimme den Leuten geliehen und das war immer schon ziemlich großartig. Jetzt die neue Platte, da gibt es richtig so ein paar schöne Highlights drauf, wie gerade eben Age of Self, dieser Song hier vom neuesten Album. Er wohnt übrigens in Rotterdam, gar nicht im irgendwie coolen London oder sowas. Weiß nicht, ob es dort entspannter ist. Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich auch ein Tick günstiger als im teuren England. Hier nochmal Shono McCleary mit seinem Song Painted Blue. Before you see it, I'm painted blue. The temptation to see it through. Turning back on what you thought you knew. A fallen angel is coming through. The train is coming, as darkness breathes. Feeling summoned for all to see. And please come back to me and turn your soul into the one you held on to. What's true? So before you see it, I painted blue. The temptation to see it through. Please beware of the feeling cold. There's no one else I could bear to hold. Turn your soul into eine unglaublich warme und soulige Stimme hat er. Jono McCleary, Pagodes heißt sein neuestes Album. Und Painted Blue hörten wir gerade von diesem, ja, man muss wirklich sagen, Ausnahmetalent. Wo wir gerade bei souliger Musik sind, Soul, aber etwas anderen Art, gibt es zu hören auf dem neuesten Album, na klar, von Nicole Willis and the Soul Investigators. Vom Album Happiness in Every Style, hier ihr Song One in a Million. Walking to my game. I've dreamed this scene so many times. Seen me great you moving down the line. If you change it, something's really bad. You bring the love that I have never had. I'm beside myself with ecstasy. Like my higher power when you came to me. Oh, you're fresh. Fresher to me than morning sun. You're the best. Let's spend the day just having fun. Forget the rest. Leaving with you when all is done. You're the best. You're one in a million. You're one in a million. Oh, yeah. You're one in a million. Now I'm ready for a family, and you're a family man, so right for me. I'll call you baby and you'll call me love. Make a famous team and we'll go far. And when we're surrounded by our kids and grands, we'll sail an ocean always holding hands. Yes, it's all laid out in front of me. And in my future plans you're gonna be. Oh, you're fresh. Fresh to me than morning sun. You're the best. Let's spend a day just having fun. You're one in a million. In a Million. Das war Nicole Willis mit ihrer Band The Soul Investigators. Die kommen aus Finnland, die Soul Investigators. Ja, die Begleitband hier von Nicole Willis haben jetzt hier gerade eben mit Happiness in Every Style ihr drittes Album veröffentlicht. Das erste damals war schon ja, gleich der große Durchbruch. Keep Reaching Up erschien 2005 mit großen Songs drauf wie Feeling Free und noch so anderen Gassenhauern mit ganz viel Northern Soul und Dancefloor-Attitüde dabei. Doch darf eigentlich in keiner Plattensammlung fehlen, muss bei jeder Party aufgelegt werden, diese Platte mit mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Songs. Ganz, ganz großes Werk. Dann gab es Tortured Soul, das nächste Album von Nicole Willis 2013, also schon noch ein paar Jahre dazwischen. Und jetzt, nicht mehr ganz lange warten, mussten wir aufs dritte Werk Happiness in Every Style. Mit dabei wieder bei den Soul Investigators, der Ehemann von Nicole Willis, das ist Jimmy Tanner, den man ja auch aus verschiedensten anderen Jazz- und Elektro-Zusammenhängen kennt, der sich aber hier zum größten Teil zurückhält mit seinen Eskapaden, mit seinem musikalischen. Hier nochmal Nicole Willis mit Paint Me in a Corner. Express, don't paint me in a corner. Sunday Service und ja, gerade eben mit einer der wahrscheinlich besten Platten des Jahres, Wind Up, hörten wir einen Song von einer Band namens Shopping. Hinter Shopping verbergen sich drei Menschen aus England, Rachel X an der Gitarre, Bill Easter am Bass und Andrew Milk an dem Schlagzeug, ob die wirklich alle so heißen. X, also mit A geschrieben, Easter und Milk, das haben wir dahingestellt, aber die machen zu dritt ganz großartige DIY-Musik auf ihrem Debütalbum Why Choose. Und dieses Werk ist ja Album der Woche beim Sunday Service. Hier kommen sie nochmal mit Take It Outside. Tja, das waren gerade eben Shopping. Was für ein cooler Bandname überhaupt mit dem Song Take It Outside. Das Trio aus England macht hier auf ihrem, ich glaube, das ist das Debütalbum, zumindest noch nie was von dieser Band vorher gehört, ganz klar weiter, wo die ganzen Post-Punk-Bands Anfang der 80er aufgehört haben. Man kann Vergleiche ziehen zu ganz, ganz vielen Bands, sei es Gang of Four, sei es Young Marble Giants, sei es The Slits, auch ein bisschen B-52s kommen da durch. Also sie haben auch einen leichten Touch Richtung Disco und Funk und das aber sehr reduziert, sehr primitiv, sehr archaisch gemacht und die Platte macht einfach Spaß. Man kann sie rauf und runter hören, laut hören und die Songs sind, ja, sind zwar relativ viele, trotzdem gerade mal eine halbe Stunde Laufzeit, also relativ kurz jeweils die einzelnen Lieder an sich und die Platte macht einfach nur Spaß. Hier nochmal Private Party von Shopping. Mit Private Party vom Album Why Choose. Und dieser abwechselnde Boy-Girl-Gesang kennt man gut von anderen Bands wie Prolapse zum Beispiel. Die haben das in den 90ern ziemlich großartig hinbekommen, Ende der 90er. Oder auch natürlich die frühen B-52s auch hier als Referenz auf jeden Fall zu nennen bei Shopping, dieser tollen Post-Punk-Funk-Band aus England. Platte der Woche beim Sunday Service, dazu gewohnt auch mehr auf der Homepage unter sundayservice.de und da die Band so toll ist, noch ein vierter Song von dieser Platte, Sinking Feeling. Peace. Sunday Service, und das gerade eben war Julia oder Julia wahrscheinlich. Holter kommt aus Kalifornien und hat eine neue Platte gemacht. Ihr viertes Werk heißt Have You in My Wilderness, und das ist schon so eine Zäsur, die sie macht. Vorher hat sie Platten gemacht, die waren eher ruhig und introvertiert und soll man sagen, weniger Song, sondern eher Sound. Die neue Platte ist sehr songorientiert und trotzdem super spannend, und ich muss ehrlich sagen, ich finde dieser Platte sehr überrascht positiv und kann sie jedem von euch nur wärmstens ans Herz legen. So viele tolle Neuplatten gerade, es ist toll, der Herbst macht Spaß, auch für den Sunday Service, wenn man aus dem Vollen schöpfen kann. Julia Holter hörten wir gerade mit ihrem Song Silhouette, und hier kommt sie nochmal mit Sea Calls Me Home. I Sea Calls Me Home, also die See ruft mich zurück. Julia Holter hörten wir mit einem Song von ihrem Album Have You in My Wilderness. So, und ganz zum Schluss gibt es nochmal ein richtig, ein Highlight der heutigen Sendung. Und zwar das neue Album von Kurt Weill heißt Believe I'm Going Down. Hier kommt er mit Pretty Pimpin'. Thank you. Kurt Weill hat eine neue Platte veröffentlicht und klar, die ist natürlich genauso gut wie das Album davor und die vielen Alben, die er davor gemacht hat. Früher mal bei The War on Drugs mitgemischt, aber irgendwann dort ausgestiegen, um seine Solokarriere zu starten. Damit hat er relativ viel Erfolg gehabt. Ich glaube, wenn er spielt, auf Konzert ist, dann ist es immer relativ gut gefüllt und ich schätze mal, seine Platten werden sich auch hoffentlich gut verkaufen, dass er davon zumindest leben kann und ja, nicht irgendwelche anderen Jobs nachgehen muss und damit und unter der seine Kreativität vielleicht leiden könnte. Ich rede mich schon im Kopf und Kragen, es geht dem Ende entgegen, ihr merkt das schon. Der Sunny sagt tschüss, letzter Song nochmal von Kurt Weill, von diesem Album Believe I'm Going Down, der Song Dust Bunnies und wie immer, vielen Dank euch fürs Zuhören. No safety feet.